Weiß ich nicht mehr weiter, kommt keiner an mich ran. Bin ich nicht auf Power, bin ich nirgends dran. Ist mir das ganze Leben einerlei, dann wein ich nicht, ich lache nicht, nein, ich schrei. Geht mir alles auf den Senkel, seh ich keine Chance, hab ich keine Hoffnung und verlier fast die Balance. Wird es um mich dunkel, nirgendwo ein Schein, dann wein ich nicht, ich lache nicht, nein, ich schrei. Das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei, yeah. Bin ich mal voll drauf mit den Freunden oder so, lernen neue Leute kennen irgendwo und sind wir dann alle gemeinsam high. Dann kommt von uns ein riesengroßer Schrei. Das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei. Das ist der Urschrei, yeah, yeah, das ist der Urschrei, der Urschrei, der Urschrei.